Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 483 an Goethe, Jena, den 23. Juli 1798. Ihr erster anaglyphischer Versuch lässt viel Gutes von dieser Unternehmung erwarten. Ich hatte anfangs nur den kleinen Anstand, ob das Ganze nicht einen zu sehr zusammengestückelten Anblick geben wird, sowie die gedruckten Musiknoten. Vielleicht aber habe ich Ihre Idee nicht ganz gefasst und es kann alles wie aus einem Stück gemacht erscheinen. Ich habe, weil der Druck des Almanachs jetzt angefangen ist, Ihr Poetengedicht taufen müssen und finde gerade keinen passendern Titel als Sängerwürde, der die Ironie versteckt und doch die Satire für den Kundigen ausdrückt. Wünschen Sie oder wissen Sie gleich einen bessern, so bitte es mir morgen zu melden, weil ich das Gedicht bald in die Druckerei geben möchte. In Ihrem Streit mit Meyern scheint mir dieser ganz recht zu haben, ob sich gleich das schöne Naive in keine Formel fassen und folglich auch in keiner solchen überliefern lässt, so ist es doch seinem Wesen nach dem Menschen natürlich, da die entgegengesetzte sentimentale Stimmung ihm nicht natürlich, sondern eine Unart ist. Indem also die Schule diese Unart abhält oder korrigiert und über den natürlichen Zustand wacht, welches sich recht wohl denken lässt, so muß sie den naiven Geist nähren und fortpflanzen können. Die Natur wird das Naive in jedem Individuum der Art, wenngleich nicht dem Gehalt nach, hervorbringen und nähren, sobald nur alles weggeräumt wird, was sie stört. Ist aber Sentimentalität schon da, so wird die Schule wohl nicht viel tun können. Ich kann nicht anders glauben, als dass der naive Geist, welchen alle Kunstwerke aus einer gewissen Periode des Altertums gemeinschaftlich zeigen, die Wirkung und folglich auch der Beweis für die Wirksamkeit der Überlieferung durch Lehre und Muster ist. Nun wäre aber die Frage, was sich in einer Zeit wie die unsrige von einer Schule für die Kunst erwarten ließe. Jene alten Schulen waren Erziehungsschulen für Zöglinge, die neuern müssten Korrektionshäuser für Züchtlinge sein und sich dabei wegen Armut des produktiven Genies mehr kritisch als schöpferisch bildend beweisen. Indessen ist keine Frage, dass schon viel gewonnen würde, wenn sich irgendwo ein fester Punkt fände oder machte, um welchen sich das Übereinstimmende versammelte. Wenn in diesem Vereinigungspunkt festgesetzt würde, was für kanonisch gelten kann und was verwerflich ist, und wenn gewisse Wahrheiten, die regulativ für die Künstler sind, in runden und gediegenen Formeln ausgesprochen und überliefert wurden, so entstünden gewisse symbolische Bücher für Poesie und Kunst, zu denen man sich bekennen müsste, und ich sehe nicht ein, warum der Sektengeist, der sich für das Schlechte sogleich zu regen pflegt, nicht auch für das Gute geweckt werden könnte. Wenigstens scheint mir's, es ließe sich ebenso viel zum Vorteil einer ästhetischen Konfession und Gemeinheit anführen, als zum Nachteil einer philosophischen. Ich habe heute Ritters Schrift über den Galvanism in die Hand bekommen, aber obgleich viel Gutes darin ist, so hat mich die schwerfällige Art des Vortrags vormittags doch nicht befriedigt und auf eine Unterhaltung mit Ihnen über diese Materie nur desto begieriger gemacht. Was sagen Sie zu dem neuen schlegelischen Athenäum und besonders zu den Fragmenten? Mir macht diese naseweise entscheidende, schneidende und einseitige Manier physisch wehe. Leben Sie recht wohl und kommen bald herüber. Meine Frau und Schwiegermutter empfehlen sich Ihnen bestens. SCH